Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 21. April 1797. Nur ein paar Zeilen für heute. Mein Kleiner hat beim Eintritt des Fiebers viel ausgestanden, weil gerade ein Zahn herausgekommen ist. Er hatte starke Krämpfe, die uns sehr erschreckten. Jetzt ist er aber, seitdem die Blattern heraus sind, wieder besser und, ungeachtet er sehr viele Blattern hat, ohne alle üble Zufälle. In 3 bis 4 Tagen werden alle abgedocht sein, wenn das böse Wetter nur nichts schadet. Mir selbst hat diese Krankheit des Kindes in den letzten 4 Tagen alle Stimmung und Muße zur Arbeit genommen, besonders da wir so logiert sind, dass ich jede unruhige Bewegung hörte. Doch hoffe ich nun in wenigen Tagen über diesen Punkt ganz beruhigt zu sein und dann auch sogleich meinen Garten zu beziehen. Bis dahin mehr. Lotte grüßt herzlich. Ich umarme euch. SCH. Die Gitarre wirst du nun hoffentlich haben.